so ist es. Tausend Töne bitte genauso kiffig. Erfolg ist die beste Sache. Ja, genau so ist es. Tausend Chippets, ja, genau so kiffig. Allen voraus, eure Scheiße ist aufdringen. Ständig was raus, Dicker, aus und finish. Alle zu faul, dabei redet ihr laut. Hab ich packe jetzt aus, deine Braut, sie will es. Piss auf sie rauf, immer nur groß gebaut. Nein, ich bin nicht vor Fitness. Euer Sound, Dicker, viel zu billig. Haltet euch raus aus meinem Business. Ich war immer nett, immer höflich und chillig. Doch mittlerweile, Dicker, sag ich so fick dich. Ja, sie quatschen nur. Lass mal dein Joint, denn wir passen pur. Schick deine Freundin jetzt nachts im Pool. Baller sie weg, hab ein Waffenpool. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Jibbits, ja genau so kiffig. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Jibbits, ja genau so kiffig, ah. Erfolg ist die beste Rache. Erfolg ist die beste Rache. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Jibbits, ja genau so kiffig. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Jibbits, ja genau so kiffig, ah. Erfolg ist die beste Rache. Erfolg ist die beste Rache. Rauche von dem Grünen, trotzdem bin ich blau. Komm ich auf die Bühne, Dicker, rastet aus. Eure Beats sind schau, meine Beats sind wow. Und sie machen alle Auge, Dicker, wie ein V. Tausend Flaschen und die Hose, die Gaffen. Könnt's nicht fassen, denn ich bin am Machen. Viel zu Kaffer, Dicker, viel zu Hacke. Feier mich selbst und der Rest ist Latte. Alles nur Keks, Dicker, alles nur Ratten. Sie reden und reden, doch werden nix packen. Ich folg nur mein Schatten, hör nur meine Sachen. Der Rest wird zu kacke, der Rest wird zu kacke. Erfolg ist die beste Rache. Alles Gold, Dicker, wenn ich lache. Will sie raus wie ein Klass und Sassel. Mache weiter, bis es alle lassen, ja. Nehme ein paar Züge, fliege Richtung Couch. Richtung Mars, zu viel Gas, Dicker, pack es aus. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Chippets, ja genau so kiffig. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Chippets, ja genau so kiffig, ja. Erfolg ist die beste Rache. Erfolg ist die beste Rache. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Chippets, ja genau so kiffig. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Chippets, ja genau so kiffig, ja. Erfolg ist die beste Rache. Erfolg ist die beste Rache. UFO macht jetzt schlau, weil der Rest nix taugt. UFO macht jetzt schlau, weil der Rest nix taugt. Erfolg ist die beste Rache. Erfolg ist die beste Rache. Feier nur mich selbst. Feier nur mich selbst. Feier nur mich selbst. Scheiß auf diese Welt. Scheiß auf diese Welt. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Jibbits, ja genau so kiffig. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Jibbits, ja genau so kiffig, ah. Erfolg ist die beste Rache. Erfolg ist die beste Rache. Ufo, 3 6 1 3 6 1 Tausend Bitches, ja genau so ist es.